Drei Kreuze stehen auf Golgatha, und in der Mitte hängt der Herr. Er starb, damit ich lieben kann, vollbracht ist nun sein Werk. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin befreit von der Sünde. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin jetzt frei für alle Ewigkeit. Der Auferstand am dritten Tag, Gottlob, im Grabe blieb er nicht. Auch hier behielt er noch den Sieg. Gepriesen sei der Herr. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin befreit von der Sünde. Ich bin jetzt frei für alle Ewigkeit. Er litt ja für die ganze Welt, auch mich erfasste diese Gnad. Ich nahm ihn in mein Leben auf, aus Dunkel wurde Licht. Ich bin befreit von der Sünde. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin jetzt frei für alle Ewigkeit. Dies Angebot gilt auch für dich, o Mensch, nimm es doch endlich an. Leben in die Hand, dann rufst du fröhlich aus. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin befreit von der Sünde. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst, hab Dank, ich bin jetzt frei für alle Ewigkeit. Jesus, komm bald, ich bin